die je gelebt haben. Wenn sie sich weigern uns zu feiern, schreit Sabastino. Zwei, die alles schon gesehen haben. Alles ist trist, ohne uns fehlt Farbe. Wenn sie sich weigern uns zu feiern, schreit Sabastino. Ich seh Tränen der Ergriffenheit. Kein Preis könnte das hier honorieren. Zwei Sterne kollidieren und ihr seid live dabei. Immer wenn ich rhyme, entstehen Bilder im Kopf. Ungelogen, was für Thronfolger, chill mal du Vogel. Tu nicht, als hättest du die letzten zwei Jahrzehnte hinterm Mond gelebt. Wir haben euch sprechen, quasi beigebracht wie Logopäden. Was soll uns beeindrucken? Paar Millionen Klicks auf deinem Video, gut, doch in kürzester Zeit bellt nach dir kein Hund mehr. Jeder Part, den du noch präsentierst, ist wie ein letzter Toast. Denn deine Karriere klopft an die Himmelspforte wie Axl Rose. Viele sind gekommen, alle sind gegangen. Sido und Savage, wir hielten Stand. Sowas hast du nicht gesehen, Dicker. Zwei der Besten, die es je taten. Zwei der Besten, die je gelebt haben. Wenn sie sich weigern uns zu feiern, schreit Sabastino. Zwei, die alles schon gesehen haben. Alles ist trist, ohne uns fehlt Farbe. Wenn sie sich weigern uns zu feiern, schreit Sabastino. Ich mach das nicht für Geld, nein, ich mach das für mich selbst, Bruder. Ich mach das hier nur noch, weil es sein muss. Rote Bremse an der Felge, aber ich bin nicht der Hellste, denn auf mich hatte die Schule keinen Einfluss. Alle anderen sind zu klein für das Mic, können nicht sein wie wir zwei. Zeig mir einen, der es besser macht. Diese Rapper schreiben geistlose, peinliche Lines. So ne Scheiße, die man gleich wieder vergessen hat. Wenn du wüsstest, wie schade das ist und ne Blamage du bist. Schon ein krasser Legastheniker. Mach mal Platz, denn jetzt kommt Savas und ich. Ihr seid alle gefickt, sowas hast du nicht gesehen, Dicker. Zwei der Besten, die es je taten. Zwei der Besten, die je gelebt haben. Wenn sie sich weigern uns zu feiern, schreit Sabastino. Zwei, die alles schon gesehen haben. Alles ist trist, ohne uns fehlt Farbe. Wenn sie sich weigern uns zu feiern, schreit Sabastino. Wir zwei auf einem Album, du weißt, was das heißt. Was denn? Die Erfüllung deiner Träume wie ein Flaschengeist. Krasser Scheiß. Einfach alle ficken, richtig kacken dreist. Aber warum? Weil ich aus dem Ghetto bin, wie Wassereis. Oh shit. Drauf geschissen, was die Presse denkt. Ich komm zum Interview im Kettenhemd, represent. Und jetzt pass auf, der nächste Satz ist bahnbrechend. Ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken. Guck, sie wollen uns nachäffen. Rappen, fantasieren, dass sie Fame sind. Traumtänzer los, pack das hier in deine Playlist. Sie biedern sich an, als wär ich der Bachelor. Nix Rosen, ich lieb verdienen. Gemetzel auf dem OP-Tisch jetzt. Tu, was du kannst, so. Schwänze für den Chartplatz. Das ist ne Top 20, kein Stipendium für Harvard. Was für Songs, bitte, wir bauen Bomben wie Chemiker. RB-Ficker, sowas hast du nicht gesehen, Dicker. Zwei der Besten, die es je taten. Zwei der Besten, die je gelebt haben. Wenn sie sich weigern uns zu feiern, schreit Sabastino. Zwei, die alles schon gesehen haben. Alles ist trist, ohne uns fehlt Farbe. Wenn sie sich weigern uns zu feiern, schreit Sabastino.